Erster, wenn Jahwe, dein Gott, dir das Land gibt. Du vertreibst die Völker. Du wohnst dann in ihren Städten und Häusern. Zweiter, in diesem Land sollst du 3 Städte auswählen. Jahwe, dein Gott, gibt dir dieses Land. Dritter, du sollst die Wege zu diesen Städten gut machen. Teile dein Land in 3 Gebiete. Dann kann ein Totschläger dorthin fliehen. Vierter, ein Totschläger kann dorthin fliehen. Er bleibt dann am Leben. Das ist für jemanden, der einen anderen aus Versehen tötet. Er war vorher kein Feind. Fünfter, zum Beispiel, 2 Männer gehen in den Wald. Sie wollen Holz hacken. Einer schwingt die Axt. Der Kopf der Axt fliegt ab. Er trifft den anderen Mann. Der Mann stirbt. Dieser Mann kann in eine Stadt fliehen. Er bleibt am Leben. Sechster, die Familie des Toten ist vielleicht sehr wütend. Sie verfolgt den Totschläger. Der Weg ist weit. Sie holen ihn ein und töten ihn. Aber der Totschläger war kein Feind. Er sollte nicht sterben. Siebter, darum gebe ich dir diesen Befehl. Du sollst 3 Städte auswählen. Achter, Jahwe, dein Gott, macht dein Land größer. Er hat es deinen Vätern versprochen. Er gibt dir das ganze Land. Neunter, du sollst alle diese Gebote halten. Du sollst Jahwe, deinen Gott, immer lieben. Du sollst seinen Wegen folgen. Dann sollst du 3 weitere Städte hinzufügen. Zehnter, dann stirbt kein unschuldiger Mensch in deinem Land. Jahwe, dein Gott, gibt dir dieses Land. Du wirst dann nicht schuldig sein. Elfter, aber wenn jemand seinen Nächsten hasst. Er wartet auf ihn. Er greift ihn an. Er schlägt ihn, bis er stirbt. Dieser Mann darf nicht in die Städte fliehen. Zwölfter, die Führer seiner Stadt sollen ihn holen. Sie geben ihn der Familie des Toten. Er muss sterben. Dreizehnter, hab kein Mitleid mit ihm. Entferne das Blut des Unschuldigen aus Israel. Dann geht es dir gut. Vierzehnter, verschiebe nicht den Grenzstein deines Nachbarn. Deine Väter haben diese Steine gesetzt. Das ist in dem Land, das Jahwe dir gibt. Fünfzehnter, ein Zeuge allein ist nicht genug für ein Verbrechen. Es müssen 2 oder 3 Zeugen sein. Dann ist die Sache gültig. Sechzehnter, wenn ein falscher Zeuge gegen jemanden spricht. Er sagt, der andere hat etwas Böses getan. Siebzehnter, die 2 Männer mit dem Streit gehen vor Jahwe. Sie gehen zu den Priestern und Richtern. Achtzehnter, die Richter müssen genau prüfen. Wenn der Zeuge gelogen hat. Er hat Lügen über seinen Landsmann erzählt. Neunzehnter, ihr sollt ihm das antun, was er dem anderen antun wollte. Entfernt dieses Böse aus eurem Volk. Zwanzigster, andere Leute werden das hören. Sie werden Angst haben. Sie werden so etwas Böses nicht wieder tun. 21. Hab kein Mitleid. Leben für Leben, Auge für Auge, Zahn für Zahn, Hand für Hand, Fuß für Fuß.